Deutschlandfunk, Informationen am Abend. Und dazu begrüßt Sie Silvia Engels am Mikrofon. Ob die rot-grünen Regelungen zur Zuwanderung in der jetzigen Form tatsächlich gesetzt werden, ist nach wie vor unklar. Rein formal benötigt der Text nur noch die Unterschrift des Bundespräsidenten. Doch auch 3 Tage nach der umstrittenen Abstimmung im Bundesrat streiten die Parteien darüber, ob Johannes Rau das Gesetz nun absegnen oder zurückweisen soll. Wir berichten gleich einmal mehr über die Wellen, die der vergangene Freitag geschlagen hat. Ein Blick auf die weiteren Themen. Forum für den Kanzler, die SPD und die Familienpolitik. 8 Punkte für die 5%, die Grünen und ihr Wahlprogramm. Neue Vorwürfe in Wuppertal, die Sozialdemokraten und die Schmiergelder. Außerdem berichten wir über die ersten Warnstreiks der IG Metall in Ostdeutschland, über die wachsende Kritik am britischen Regierungschef Blair und die Oscarverleihung in Los Angeles. Der Hintergrund Politik gegen 18.40 Uhr befasst sich mit den morgen anstehenden Musterklagen von Bundeswehrsoldaten, die fürchten, dass Radarstrahlung eine Ursache für ihre Krebserkrankung ist. Zu unserem ersten Thema. Politiker von SPD und CDU stritten heute weiter darüber, ob es bei der Stimmwertung im Bundesrat zum Zuwanderungsgesetz am vergangenen Freitag mit rechten Dingen zugegangen ist. Dieser medienwirksame Streit dreht sich dabei kaum noch um den Inhalt des Gesetzes. Machtkampf und Inszenierung stehen im Vordergrund und das hat der saarländische Ministerpräsident Müller gestern in ungewohnter Deutlichkeit eingeräumt. Der CDU-Politiker sagte mit Blick auf die Abstimmung: Die dort geäußerte Empörung entstand nicht spontan. Die Empörung haben wir verabredet. Soweit der Ministerpräsident Müller. Dieses Bekenntnis zum Theaterdonner der Union hat nun wiederum die Kritik der anderen Seite heraufbeschworen. Martin Steinhage fasst sie zusammen. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck, hat CDU und CSU heute eine Missachtung von Verfassungsorganen vorgeworfen. Die Inszenierung der Union im Bundesrat sei kein legitimes Theater gewesen, sondern ein schlimmes Schmierentheater. Ähnlich SPD-Generalsekretär Franz Müntefering. Die Union hat systematisch unter Anleitung des Herrn E. Stoiber dieses Trauerspiel organisiert und hat gewollt, dass das Thema zu einem Eklat führt, von dem sie glaubt, dass er ihr im Wahlkampf nutzt. Auch Grünen-Chefin Claudia Roth zeigte sich verärgert über das Verhalten der Unionspolitiker. Auf diese Weise werde Politikverdrossenheit bei den Wählern geschürt. Wir sind der Auffassung, dass das ein Bärendienst ist für die Akzeptanz von Politik in unserem Land und ein Bärendienst für die Glaubwürdigkeit von Politikern und Politikerinnen in unserem Land. Bereits am Wochenende hatten sowohl Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber als auch die CDU-Vorsitzende Angela Merkel Bundespräsident Johannes Rau aufgefordert, das Gesetz zu verhindern. Andernfalls werde die Union das Bundesverfassungsgericht anrufen. Dies hat Merkel heute bekräftigt. Vor dem Bundespräsidenten liegt eine schwierige Aufgabe und ich hoffe, dass er sorgfältig prüft, ob dieses Gesetz unterschrieben werden kann. Wenn er es täte, müssten wir nach Karlsruhe gehen und dort klagen. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat sich dagegen jeden Druck seitens der Union auf Bundespräsident Johannes Rau verbeten. Ich denke, dass es extrem unwürdig ist, wie versucht wird, auf den Bundespräsidenten, der eine unabhängige Entscheidung zu treffen hat und sicher auch treffen wird, Druck auszuüben. Das darf man nicht machen. Schröder gab sich überzeugt, dass Rau das Gesetz unterschreiben werde. Unterdessen hält die Kritik am Verhalten von Bundesratspräsident Wowereit an. Sein Amtschef, Bundesratsdirektor Urschatz, nannte die strittige Abstimmung nicht verfassungsgemäß. Er ging damit auf Distanz zu Wowereit, der sich auf einen Vermerk von Urschatz berufen hatte. Es sei deutlich gewesen, dass Brandenburg unterschiedlich abgestimmt habe und das Votum damit ungültig gewesen sei, sagte Urschatz heute. Klaus Wowereit verteidigte dagegen seine Bewertung und wies Unionsforderungen nach seinem Rücktritt zurück. Ich finde das einen unglaublichen Vorgang, weil da nicht die Person Wowereit betroffen wird, sondern die Funktion des Bundesratspräsidenten. Der Bundesratspräsident hat zu entscheiden in einer kritischen Situation. Die Lehrmeinungen gehen quer durcheinander, der Sachverhalt wird teilweise falsch wiedergegeben. Wer davon Verfassungsbruch spreche und indirekt unterstelle, das Verhalten des Bundesratspräsidenten stehe im Zusammenhang mit irgendwelchen Zusagen, der beschädige die Institution selbst, so Klaus Wowereit. Martin Steinhage berichtete aus Berlin. Der Streit über die Art der Mehrheitsfindung für das Zuwanderungsgesetz hat nicht nur eine verfassungsrechtliche Komponente. Seit vergangenem Freitag steht auch die Große Koalition in Brandenburg auf der Kippe. Ministerpräsident Stolpe von der SPD hatte nach der Abstimmung eingeräumt, den Koalitionsvertrag mit seinem Ja gebrochen zu haben. Eine Folge dieses Bruches war heute zu erkennen. Die für morgen geplante Zwischenbilanz der gemeinsamen Regierungsarbeit haben Stolpe und sein Innenminister Schönbohm von der CDU abgesagt. Karl-Heinz Smuder kennt weitere Folgen. Auch im dritten Stock des Landtagsgebäudes bei der CDU wird versucht, eine Bilanz zu ziehen. Eins hat Beate Blechinger, die Fraktionsvorsitzende, deutlich gemacht. Und das ist ein wesentliches Argument für die Fortführung der Zusammenarbeit auf Regierungsebene. Wir haben auch eine Verantwortung für Brandenburg. Und dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Und diese Verantwortung heißt, wir wollen das Land nicht der PDS überlassen. Manfred Stolpe und Jörg Schönbohm haben am Wochenende erklärt, sie wollten die Koalition fortsetzen. Heute tagt der Fraktionsvorstand, morgen die CDU. Landtagsfraktion in Potsdam. Ausgeschert aus der selbst auferlegten Verpflichtung, einmal abzuwarten, ist bereits der frühere CDU-Hochschulminister Wolfgang Hackel. Um neu anfangen zu können, hat er erklärt, müssten Stolpe und Schönbohm zurücktreten. Das weist CDU-Fraktionssprecher Thomas Roloff zurück. Nach meinem Eindruck ist das eine sehr vereinzelte Stimme. Es ist auch eine ganz abwegige Forderung, die sich dort gegen den Landesvorsitzenden richtet. Was ansteht, ist die mögliche Vertrauensfrage Manfred Stolpes. Voraussetzt, der Koalitionsausschuss von CDU und SPD wünscht das. Stolpe selbst sprach von Unwägbarkeiten und wolle sein Amt nicht voreilig zur Disposition stellen. Dem entgegen kommt Dirk Hohmeier, der parlamentarische Geschäftsführer der Christdemokraten im Landtag. Ich kann nicht erkennen, warum eine Vertrauensfrage durch den Ministerpräsidenten, ich sag mal, neues Vertrauen schaffen soll. Vertrauen schafft man anders, nicht indem man eine Vertrauensfrage stellt, sondern indem man aufeinander zugeht, miteinander spricht und letztendlich auch erkennt, dass wir eine gemeinsame Verantwortung fürs Land haben. Insofern stellen sich Beobachter die Frage, ob Stolpe einen anderen politischen Preis zu zahlen habe. Das aber hält der Ministerpräsident selbst für unwahrscheinlich. Das ist von mir nicht vorgesehen. Ich glaube auch gar nicht, dass das der Koalitionspartner fordern wird, weil sie ja auch mit mir die Erfahrung gemacht haben, dass ich da, wo ich es für sinnvoll und vertretbar halte, ihre Interessen deutlich mit unterstütze, gelegentlich auch ohne direkte Rücksichtnahme auf SPD-Interessen. Warnungen hat die CDU bereits an den Regierungen gerichtet. Obwohl das, wie es heißt, wieder eine Einzelmeinung ist, soll man davon ausgehen, sagt man im Landtag, dass sich dem die anderen CDU-Parlamentarier anschließen. Ich kann allerdings auch nur als Signal herausgeben und die SPD auffordern, sich zurückzunehmen. Also jetzt nicht weiter in Siegermentalität sich zu gerieren, sondern auch ihrer Verantwortung sich bewusst zu sein und sich zurückzunehmen, damit überhaupt noch ein Weg gefunden werden kann, dass wir weiter zusammenarbeiten können. Die Spannung sei groß, die Neigung, die Große Koalition platzen zu lassen, eher klein. Das gilt auch für die Möglichkeit, die Innenminister Jörg Schönbohm eingeräumt hat, wonach Neuwahlen nicht gänzlich ausgeschlossen seien. Unser Landeskorrespondent Karl-Heinz Smuder berichtete aus Potsdam. Und zu den Folgen der Bundesratsabstimmung auch ein Kommentar, den Sie gegen 19:05 Uhr hier im Deutschlandfunk hören können.